wahre Pfarrer Heinrich war auf der Suche nach neuen Perversen. Erlebnissen, die seine kranken Fantasien befriedigen konnten. An diesem Tag führte ihn sein Weg in den Zoo der Stadt. Während er durch die Gehege schlenderte, bemerkte er einen großen, starken Affen, der er in seinem Käfig hin und her lief. Ein teuflisches Grinsen zog sich über Heinrichs Gesicht, als er erkannte, dass dieser Affe das nächste Ziel seiner perversen Lust werden sollte. Mit einem schnellen Blick, um sicherzustellen, dass ihn niemand beobachtete, kletterte Pfarrer Heinrich über den Zaun des Geheges und näherte sich dem Affen. Der Affe, überrascht und misstrauisch, wich zurück. Doch Heinrich packte ihn grob und zog ihn zu sich. Der Affe versuchte sich zu wehren und schrie laut, aber Heinrich war stärker und hielt ihn festen und klabaut. Mit einem animalischen Stöhnen begann Pfarrer Heinrich den Affen zu vergewaltigen. Die Schreie des Affen erfüllten die Luft, doch Heinrich ließ sich nicht stören. Er war in seiner eigenen kranken Welt versunken, getrieben von einer unstillbaren Gier. Der Affen versuchte verzweifelt sich zu befreien, aber Heinrichs Griff war eisern und er ließ nicht ab, bis er seine perverse Lust gestillt hatte. Als er endlich von dem Affen abließ, war dieser blutig und verletzt. Sein Fell zerzaust und sein Blick voller Angst und Schmerz. Pfarrer Heinrich, immer noch grinsend, verließ das Gewehr, ohne einen weiteren Gedanken an das Tier zu verschwenden. Er hatte bekommen, was er wollte und war bereit, sich seinem nächsten perversen Abenteuer zuzuwenden. Besucher des Zoos, die die Schreie des Affen gehört hatten, eilten herbei, um zu sehen, was geschehen war. Entsetzt fanden sie den Affen in einem Zustand des Schocks und der Verletzung vor. Die Nachricht von Pfarrer Heinrich, grauenvoller Tat, verbreitete sich schnell und die Empörung in der Stadt wuchs. Doch Heinrich, getrieben von seiner unstillbaren Lust, kümmerte sich nicht um die Konsequenzen seiner Taten. Für ihn zählte nur die Befriedigung seiner kranken Fantasien.